In Zusammenhang damit, dass die strategischen Atombomben der USA wiederum im Luftraum über der koreanischen Halbinsel erschienen, gab ein Sprecher des Außenministeriums der TVRK am 22. Juni Antwort auf die Frage des Reporters der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte Folgendes. Am 20. Juni hielten zwei strategische US-Atombomber P-1B im Luftraum von Südkorea eine Bombenabwurfsimulationsübung ab. Die USA behaupten ganz offen, dass sie künftig mehr als einmal pro Monat ihre strategischen Atombomber in Richtung der koreanischen Halbinsel starten würden. Durch diesmalige unbesonnene militärische Handlung ist der wahre Charakter der USA als Hauptverantwortlicher für die Störung des Friedens und der Sicherheit in der Region und das Wettrichten erneut deutlich ans Licht gekommen. Die Tatsache, dass die USA die Lage der koreanischen Halbinsel ständig verschärfen und die nukleare Drohung und Erpressung verstärken, zeugt davon, dass die Maßnahme der DVRK zur Verstärkung der nuklearen Abschreckungskraft völlig gerecht ist. Die USA können durch allerlei militärische Drohungen und Erpressungen die DVRK nicht in Angst und Schrecken versetzen. Sie sollen Bescheid wissen, dass ihr militärischer Druck vielmehr eine Triebkraft für die Verstärkung der Macht der Atomwaffen und der ballistischen Raketen der DVRK darstellt. Je hartnäckiger sich die USA mit tollwütigem militärischem Abenteuer befassen, desto schneller wird die DVRK den Bau der hochentwickelten Atomstreitkräfte forcieren, um den Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel, der Region und der Welt zu verteidigen.